Nur ein paar Wochen, nachdem Koch seinen Entwurf vorgelegt hatte, passierte das, was als Vermittlungsskandal in die Geschichte der Jobcenter einging. Es kam heraus, dass Mitarbeiter der Arbeitsagenturen geschummelt hatten, um ihre eigene Arbeit effektiver wirken zu lassen. Sie hatten Menschen als vermittelt verbucht, die sich ihre Jobs selbst gesucht oder noch gar keine Jobs hatten. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Bernhard Jagoda, musste zurücktreten. Finanzminister Hans Eichel nannte die Behörde einen selbstzufriedenen Apparat. In der Forschung zu Hartz IV gilt der Vermittlungsskandal häufig als Auslöser dafür, dass die Arbeitsmarktreformen so überstürzt realisiert wurden. Ironischerweise wurde also gerade das Versagen der Mitarbeiter in der Bundesagentur für Arbeit dafür verantwortlich gemacht, dass die Bedingungen für die Arbeitslosen verschärft wurden. Ich habe mehrere Gespräche mit Menschen geführt, die damals in der Bundespolitik tätig waren, die Einfluss und einen Überblick über die Entwicklungen hatten. Auf die Frage, wie es zu Hartz IV kam, fiel keinem von ihnen der Vermittlungsskandal ein. Er war offenbar nicht so relevant, wie er gemeinhin dargestellt wird. Ein Stein in der Lawine, aber nicht deren Auslöser.